بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم من بعد، فيكي فاهمس از في سيبيريا نيا سو كالت ها ان ان سيت داون اند جيرلتس اون فلور. طيب ده انت ريش تاخا مش الدوج und wir machen weiter. بارك الله فيكم. في wollten eigentlich كتاب الجامع nehmen, aber ich finde كتاب القضاء sehr schön. Dann werden wir inshallah mit dem Buch von Richten und Bestimmen bi'ni ta'ala anfangen. Al-Qada'u bil-Maddi al-Wilayatu al-Ma'rufa wa huwa fi al-Lughati mushtarakun bayna ma'anin minha ihkamu al-Shay' wal-Faraghu minhu wa minhu faqadahunna sab'a samawat wa bima'na imda'i al-Amri wa minhu waqadayna ila bani Israel وبمعنى الحتم والإلزام وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وفي الشرع إلزام ذي الولاية بعد الترافع, وقيل هو الإكراه بحكم الشرع في الوقائع الخاصة لمعين أو جهة, والمراد بالجهة كالحكم لبيت المال كالحكم أيوه كالحكم عفوا لبيت المال أو عليه. إذن بارك الله فيكم. القضاء بمعنى بمعاني, ولكن المعنى المراد هو المعنى المراد هو أن صاحب الأمر صاحب الأمر هو الذي بعد الترافع يحكم أو يلزم طرفا بشيء, وهو أنه ينزل إما شيء إنسان أو جهة أو بيت مال, سواء كان ذلك يعني في زماننا من الحكومة أو من الشعب أو بين الناس, يلزم أحد الأطراف بحكم الشرعي ويكون في ذلك هو له السلطة, سلطة القضاء. أما المعاني الأخرى فهي مثلا إحكام الشيء يعني الانتهاء منه, كما قال تعالى فقضاهن سبع سنوات يعني فأحكمهن الله سبحانه وتعالى خلقهن انتهى, وإمضاء الأمر وقضينا إلى موسى بمعنى الحتم والإلزام يعني الوجوب وإلزام الإنسان, قضى ربك أي ألزمك الله وأوجب عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا. بارك الله فيكم. Das Buch von القضاء. القضاء ist das Richten. Das Richten. Und in der Sprache das kommt auch mit Zügeln. Zügeln und bestimmen. Und Al-Qadha hat verschiedene Bedeutungen eigentlich. Aber hier, in diesem Fall, das ist, dass derjenige, der die Macht hat, eine Seite nach einer Verhandlung zu etwas zwingt, ein Urteil fällt, bezüglich einer Person oder einer Organisation oder zum Beispiel ein Staatsorgan. Und das ist beim Richten der Fall. Das wird Justiz, Judikative ist das in diesem Zusammenhang. Judikative in diesem Zusammenhang. Das heißt, das ist das Richten. Und der Richter kann zum Beispiel kann jemandem befehlen, was zu machen, zwingen und kann ein Urteil fällen. Und dieses Urteil ist dann, wenn das rechtkräftig geworden ist, dann ist das sozusagen zu praktizieren und anzunehmen. Wenn die Person das nicht freiwillig nimmt, dann wird das auch mit Staatsgewalt durchgesetzt. Das ist Al-Qadha allgemein. Aufpassen, wir reden hier über das Richten. Die Bedeutung von Richten, weil Qada bedeutet auch bestimmen, das bedeutet auch zügeln und fertig machen und das bedeutet auch verpflichten. Und das findet man, diese Bedeutungen findet man im Koran. Aber das geht hier um diese, dass ein Richter oder eine Person richtet, indem er diese judikative Macht hat. Und das ist, was wir sprechen werden. Hadith 1286 an Buraida رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار رواه الأربعة وصححه الحاكم وهو في صحيح أبي داود بارك الله فيكم القضاة ثلاثة يعني أنواع الناس في القضاء ثلاثة رجل علم الحق وقضى به إنسان عرف عنده علم وعرف الحق وقضى به فهذا في الجنة رجل عرف الحق ولكن جار ظلم مثلا ارتشى أو إلى غير ذلك فلم يحكم بالحق فهو في النار ورجل أصلا ما عرف يعني جهل جاهل ويريد أن يقضي وما عنده علم في القضاء ففعل فهذا كذلك في النار سواء وانتبه هنا الأخيرة سواء قضى بحق أم بغير حق لأنه جاهل الحديث دليل على أنه لا ينجو من النار من القضاء إلا من عرف الحق وعمل به لأن العمدة في العمل إنسان إذا عرف الحق ولم يعمل به ما استفاد أما من حكم بجهل وإن وافق الحكم الحق فهو كذلك في النار لأنه يقضي عن جهل ولذلك في هذا الحديث التحذير من القضاء بالجهل ومن باب أولى من الفتوى بغيره والحديث فيه أنه لا يجوز أن يتولى القضاء الجاهل الجاهل ما يتولى القضاء إنما العالم لذلك قال في مختصر شرح السنة إنه لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاء ولا يجوز للإمام توليته قال والمجتهد من جمع خمسة علوم المجتهد من جمع خمسة علوم علم كتاب الله تعالى وعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقاويل علماء السلف من إجماعهم واختلافهم وعلم اللغة وعلم القياس وهو طريق استنباط الحكم من الكتاب والسنة إذ لم يجده صريحا في نص كتاب أو سنة أو إجماع فيجب أن يعلم من علم الكتاب الناسخ والمنسوخ الناسخ والمنسوخ والمجملة والمفسرة والخاص والعام والمحكم والمتشابه والكراهة والتحريم والإباحة والندب ويعرف من السنة هذه الأشياء ويعرف منها الصحيح والضعيف والمسند والمرسل ويعرف ترتيب السنة على الكتاب وبالعكس حتى إذا وجد حديثا لا يوافق ظاهره الكتاب اهتدى إلى وجه محمله فإن للسنة بيان للكتاب فلا تخالفه وإنما تجب معرفة ما ورد منها من أحكام الشرع دون ما عداها من القصص والأخبار والمواعظ وكذا يجب أن يعرف من علم اللغة ما أتى في الكتاب والسنة من أمور الأحكام دون الإحاطة بجميع لغات العرب ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين في الأحكام ومعظم فتاوى فقهاء الأمة حتى لا يقع حكمه مخالفا لأقواله فيأمن فيه خرق الإجماع فإذا عرف كل نوع من هذه الأنواع فهو مجتهد، وإذا لم يعرفها فسبيله التقليد. إذن بارك الله فيكم، القاضي يجب أن يكون مجتهد، يجب أن يكون مجتهدا. ما معنى مجتهدا؟ يكون عنده علم غزير، لأن هذا القاضي سيقضي على الناس، وحتى في أي مكان يجب أن يعلم الأمور التي سيقضي بها، الأمور التي سيقضي بها. ففي ديننا يجب أن يكون القاضي، يجب أن يكون القاضي مجتهدا في مسائل الدين، والمجتهد أن يكون عنده علم بالكتاب، علم بالسنة، علم بالإجماع واختلاف العلماء، وعلم بأقاويل الصحابة رضي الله عليهم، وعلم باللغة أي لغة العرب، وعلم كذلك بالقياس، لأنه منه يستنبط الأحكام، فيعرف الناسخ والمنسوخ والصحيح والضعيف ومثل هذه الأمور. فلا يتولى القضاء كل من هب ودب، فنسأل الله العافية. إذن قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. أما القاضيان في النار فهو الذي عرف الحق وجار، يعني ظلم، اعطوه رشوة، اتبع الهوى، اتبع مسألة معينة، فهذا في النار. وأما الثاني فهو الذي يحكم بجهل. الإنسان إذا ما كان يعلم أنه يستطيع أن يتولى القضاء وأن يكون بمكانة القاضي فلا يفعل ذلك، لأن الأمر خطير. وأما الذي في الجنة فهو الذي علم وحكم بالحق، فنسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. حديث 1386، بريدة رضوان الله عليه. بريدة رضوان الله عليه زاكت ده قفيت صلى الله عليه وسلم زاكت دي ريختا زند غاي، دي ريختا زند غاي، zwei in der Hölle und ein im Paradies. Derjenige, der die Wahrheit und das Recht kennt und er richtet nach dem Recht und der Wahrheit, diese Person kommt ins Paradies. Derjenige, der die Wahrheit kennt, aber der macht Unrecht und der urteilt nicht mit der Wahrheit, der geht in die Hölle. Und derjenige, der kein Wissen hat, der kein Wissen hat und der richtet mit Unwissenheit, dieser geht in die Hölle. Das Hadith ist bei den vier, das wird im Majid Tirmidhi Nasa'i und Abu Dawud, und das ist Sahih Abu Dawud, al-Hakim hat auch das al-Sahih eingestuft. Das bedeutet, Barakallahu fikum, diese Überlieferung ist sehr gefährlich, da muss man aufpassen. Wenn man Richter werden möchte, dann muss man viel Wissen haben. Da muss man viel Wissen haben und da darf man nicht ohne Wissen richten. Und natürlich, das geht auch in Richtung Fatwa. Das wird Urteile fällen in der Religion. Man darf auch kein Urteile fällen im Islam oder in der Religion, wenn man kein Wissen hat. Wenn man kein Wissen hat. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, eine Person kennt nicht die Wahrheit und der hat kein Wissen und der urteilt mit Unwissenheit, diese Person kommt in die Hölle. Aufpassen, wenn auch diese Person richtig sagt, aber der hat kein Wissen. Deshalb der Jahil, der Unwissende, darf kein Richter werden, und der Oberhaupt der Muslime darf ihn, der Herrscher der Muslime darf ihn nicht als Richter bestellen. Nur eine Person darf Richter werden und das ist Al-Mujtahid. Al-Mujtahid in der Religion, das ist eine Person, die sich anstrengen kann, um ein Urteil zu fällen, wenn man kein Beweis in Koran und Sunnah und in Ijma' und Aussagen von den Gelehrten hat. Und deshalb derjenige, der Mujtahid ist, braucht fünf Wissenschaften. Fünf Arten von Wissenschaft braucht. Erstmal Wissen in Koran, Wissen in Sunnah des Propheten, die Aussagen von den Salaf-Gelehrten und ihr Konsens und ihre unterschiedlichen Ansichten, die Sprache, das Wissen der Sprache, arabischen Sprache, und Wissen der Analogie, Schlüsse, das bedeutet, damit man Urteile ableitet von Koran und Sunnah und Ijma, wenn man nicht findet im Koran und Sunnah und Ijma. Deshalb diese Person, die Richter werden darf und kann, ist die Person, die Wissen im Buch Allah subhanahu wa ta'ala hat, in dem er weiß, was es aufgehoben ist, Urteil, nicht aufgehoben ist, was ist allgemeine Aussage, was ist spezifische Aussage, was ist beschränkte Aussage, unbeschränkte, bestimmte, unbestimmte, was ist eindeutig, was ist mehrdeutig, was ist unerwünscht, was ist Pflicht, was ist verboten. Der muss das Ganze beherrschen, nicht nur jetzt nur wissen, sondern beherrschen muss er das. Der muss auch von der Sunna das Gleiche wissen und der muss auch wissen, was sahih ist, was da'if ist, was musnad ist, was mursal ist. Das wird Arten von Hadithen. Und der muss natürlich wissen, was die Sunna, wie die Sunna den Koran erklärt und wie er inzwischen Koran und Sunna kombinieren kann. Und der muss die arabische Sprache kennen. Das heißt nicht jetzt, dass er sozusagen unbedingt sage ich jetzt, Philologe der arabischen Sprache wäre. Nein, der muss die Grundlage der arabischen Sprache kennen. Was ist ein Verb, was ist ein Nomen, was ist zum Beispiel diesen Kausus des Satzes so und wann anders und so weiter. Und dann muss er auch Aussagen von den Gelehrten kennen. Wenn damit er sich absichert, wenn er keine Aussage findet, dann nimmt er von den großen Gelehrten, was sie früher gesagt haben. Es kann sein, dass sie Ijma-Konsens haben. Das sind bestimmte Themen, die bei einem Richter sein müssen. Sonst ist diese Person kein Mujtahid, kein Gelehrter, kein Wissender. Und er darf nicht als Richter bestellt werden. Deshalb richten ist nicht einfach. Und das nächste Hadith erklärt das deutlicher. وعن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي او ولي او ولي كله صح من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين رواه احمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان دل الحديث على التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه فليحذر الإنسان ذلك لأنه إذا حكم بغير حق أو مع علمه به وحاد ظلم أو جهل حكم بجهل فهو في النار يعني هو يهلك نفسه إن لم يكن قادر على تحمل عبء القضاء وذبح بغير سكين أي أهلك نفسه بغير سكين يعني ما ذبح من هنا وإنما الذبح هنا بمعنى معنوي لأن الإنسان إن أصاب الحق ولم يحكم به فكأنه أهلك إن علم أصلا الحق ولم يحكم به فقد فعل ذلك والإنسان إذا ما حكم بالحق فقد عرض نفسه لعذاب الآخرة فنسأل الله العافية والسلامة وكذلك عنه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة رواه البخاري سنتين في البخاري بارك الله فيكم. إذن الكلام واضح في هذا الحديث. حديث 1287 أبو هريرة رضي الله عليه sagte, der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte, wer das Richten sozusagen gezwungen wird oder wer das Richten annimmt, dass er Richter wird, dann wurde diese Person geschlachtet ohne Messer. Oder wird diese Person geschlachtet ohne Messer. Das ist bei Imam Ahmed und bei den vier, und Imam Husayn und Hanbal haben das als sahih eingestuft. Das wird, wer als Richter bestellt wird und der, wal'iyadu billah, Fehler macht, indem er die Wahrheit kennt und er richtet nicht nach der Wahrheit, oder indem er ohne Wissen richtet, diese Person begibt sich in der Hölle. Und deshalb derjenige, der das Richten annimmt, ohne dass er fähig für das Richten ist, dann hat er sich selber zerstört und ruiniert. Und das ist, als ob man ihn geschlachtet hat. Das heißt, Schlachten hier bedeutet nicht jetzt Schlachten, dass man seinen Hals schneidet, sondern das heißt, er hat sich kaputt gemacht. Er hat sich selber ruiniert und zerstört, weil er das Richten angenommen hat, ohne dass er fähig dafür ist. Das haben wir mal aufpassen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم أبو هريرة رضي الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة رواه البخاري. بارك الله فيكم. إنكم ستحرصون على الإمارة عام لكل إمارة سواء من الإمارة العظمى أو إلى أدنى إمارة ولو على واحد ولو كانت إمارة سفر. وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة أي في الدنيا وبائسة الفاطمة اللي تفطن اللي هي بعد الخروج منها. قال الطيبي تمه الكلام قال تأنيث الإمارة غير حقيقي فترك تأنيث نعمة فترك عفوا تأنيث نعمة وألحقها ببئس نظرا إلى كون الإمارة حينئذ داهية دحياء. وقال غيره أنث في لفظ وتركه في لفظ للافتنان وإلا فالفاعل واحد. وقد أخرج الطبراني والبزار بإسناد صحيح من حديث عوف بن مالك بلفظ أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. إلا من عدل يعني الإمارة. الإمارة إنسان يتولى أمور الناس. الإمارة هي من تولي الأمر من الأمر. وتولي الأمر هذا يعني التحكم بالأمور أو القرار في الأمور سواء كان ذلك في الإمارة العظمى يعني خلافة المسلمين وحكم المسلمين أو كان في الحكم بين الناس وهو قضاء أو كان إمارة على اثنين أو كان في سفر. فهذا في أول شيء إنسان يلام على هذا وبعدين يندم على أنه أخذ. وثالثها عذاب يوم القيامة أي في الدنيا ملامة وهو نفسه يندم. وآخر شيء عذاب إلا من عدل. تبه إذا كان عادلا فما في ملامة. قد يلوم الناس ولكن لن يندم على عدله. وثالثها إن شاء الله جنة لأنه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل إمام عادل السلطان العادل. فهذا يا أخوة هذا فضله عظيم وهذا من أهل الجنة السلطان المقسط من أهل الجنة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الطبراني من حديث زيد بن ثابت نعمة الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة. إذن الذي يكون الذي عنده ما يجعله يتحمل الإمارة ويأخذها وعنده صفات العدل وصفات العلم وصفات الحكم، فهذا نعم الناس، هذا أفضل الناس. أما الذي ما عنده فهذا الذي يبتعد عن الإمارة، هذا الذي يبتعد عنها. أما العادل العالم فلا، لأنه إذا العادل العالم ابتعد عن الإمارة ستذهب الإمارة لمن؟ للجاهل الظالم. وقد أخرج مسلم من حديث أبي ذرقة قلت يا رسول الله ألا تستعملني، شوف ألا تستعملني يعني خليني شيء مكان أكون عاملا لك أي أميرا في مكان أو قاضيا إلى غير ذلك. قال إنك ضعيف، أنت ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال النووي هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية لا سيما لمن كان فيه الضعف، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل، فإنه يندم على ما فرط فيه إذا جوزي بالجزاء يوم القيامة. وأما من كان أهلا لها وعدل فيها فأجره عظيم كما تضافرت به الأخبار، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها، فامتنع الشافعي لما استدعاه المأمون لقضاء الشرق والغرب، وامتنع منه أبو حنيفة لما استدعاه المنصور فحبسه وضربه، والذين امتنعوا من الأكابر جماعة كثيرة. قوله ستحرصون دلالة على محبة النفوس للإمارة، الناس تحب المسؤولية الوجنة لما فيها من نيل حظوظ الدنيا ولذاتها ونفوذ الكلمة، ولذا ورد النهي عن طلبها، كما أخرج الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك أن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها، يعني لا تطلب، إذا أعطيتها غليك. وأخرج أبو داود والترمذي عنه صلى الله عليه وسلم من طلب القضاء واستعان عليه، طبعا الحديث في هذا الحديث من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلب ولم يستعان عليه أنزل الله ملكا يسدده، فهذا ضعيف. أما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال والله لا نولي على هذا الأمر أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه، حرص أو حرص عليه، إنما هنا بفتح الراء حرص، أي الذي يريد أن يأخذ الشيء، وأكيد قد يكون عنده شيء مصلحة معينة، فذلك الإمام يجب أن يبحث عن الأولى والأفضل للقضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من استعمل رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله تعالى منه فقد خان الله ورسوله وجمع في المسلم. يعني إذا كان يعرف أنه هذا أولى ولكن استعمل غيره فهذا خان في هذه القضية. والنهي عن طلب الإمارة لأن الولاية تفيد قوة بعد ضعف وقدرة بعد عجز، فالنفس الشريرة إذا تمكنت والعياذ بالله انتقمت وظلمت وتتبعت الأغراض الفاسدة، لذلك ينتبه الإنسان بارك الله فيكم في هذا الأمر، فنسأل الله العافية والسلام. طبعاً هذا أمر عظيم، شوفوا تكالب الناس في هذا الزمان على الإمارة وعلى القضاء وعلى المسؤوليات وعلى الفصل بين الناس، والمساكين يظنون أنهم بذلك، يعني ترى الإنسان ما ينفع يقشر بصله والعياذ بالله، تجده يريد مسؤولا على الناس وحاكما على الناس وأن يقرر على الناس، وهو مسكين ما يعرف شيء جاهل. فذاك أنا أقول دائما حقيقة، أقول أنه اليوم أغلب المساجد المسؤولين عنها هؤلاء أناس لا يستحقون أن يكونوا ولو على باب، يعني ما يستحق أن يكون شيء، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، تجد الحرص عليها مع أنهم لا يؤدون أي شيء. شوفوا المساجد اللي عندنا في أوروبا، وهذا من باب التولي ترى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولو على اثنين، ولو على اثنين لا تتولى على اثنين، ولو على اثنين ما تتولى. لماذا؟ لأنه في ضعف ما يستطيع. قد يكون إنسان صالح، قد يكون إنسان من أفضل الناس، ولكن ما يعني هو رقيق طيب، ما يستطيع يفعل ذلك. فنسأل الله العافية والسلامة. وهذه من المصائب التي نراها اليوم، نحن نراها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا نولي على هذا الأمر أحدا سأله، ولا أحدا حرص عليه. يعني لما يأتي واحد لا ولني ولني ولني، طبعا هناك لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ أتاه رجل فقال له يا رسول الله ولني على قومي كذا بني فلان، فقال له إنا لا نولي أحدا، ولكن قد يكون الإنسان بقدر المسؤولية فيطلب. فنعم إذا كان قدر المسؤولية وكان الأولى، وكان الأولى فلا بأس بذلك، ولكن ينتبه الإنسان عشان ما يسألها كثيرا، لأنه الذي يسأل إمارة هذه توكل إليها. أما إذا أعطتك أعطاك الحاكم أو الأمير فإن شاء الله تعان عليه. فنسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عليه أتسألت إذا استيقظت الله صلى الله عليه وسلم ساكته إذا غدت جرمي بس أوف إذا غدت سو جرمي دي فيرون إبنية من فولن Und das wird große Reue am letzten Tag für euch sein. Ihr werdet es bereuen am letzten Tag. Es ist die gute Stillmutter und diejenige, die das verlassen hat, das wird die abstellende Mutter ist die Schlechte. Natürlich, das wird wirklich übersetzt, da muss man erklären, was damit gemeint wird. Damit wird gemeint, es gibt manche Leute, die unbedingt die Führung haben wollen und die sozusagen, die wollen immer oben sein und die Leute müssen hinter ihnen sein. Weil diese Leute denken, dass sie fähig sind. Aber derjenige, der so gerne das haben möchte und der ist unfähig dafür, diese Person wird das bereuen am letzten Tag. Und das ist wie die stillende Mutter und die Mutter, die abstillt. Das ist in diesem Leben, das ist wie die Stelle der Mutter und am letzten Tag ist das wie die abstellende Mutter oder die abstellt. Und das ist Barakalofikum, das ist der Sinn, dass die Person unbedingt etwas haben möchte und da will man haben, weil man denkt, das ist gut. Aber am letzten Tag kommt diese Person und der wird das bereuen, weil das nicht der Fall war. Das war nicht gut, wie man gedacht hat. Wie derjenige, der immer Milch haben möchte und der denkt, das ist gut. Und dann erkennt er später, dass es schlecht war und nicht gut war. Deshalb, aus diesem Hadith muss man etwas verstehen, dass man nicht nach der Führung verlangt und auch, barakallahu fikum, dass man nicht ist auf einmal weg. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, das geht um die Imara, bedeutet die Führung, dass man der Führer werden möchte. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam bei Al-Tabarani, der sagte, die Führung ist etwas Gutes, wenn die Person das nimmt und die Person ist fähig und er macht das rechtens. Aber die Führung ist das Schlimmste, wenn man das nimmt und man ist unfähig und man hat das nicht rechtens gemacht. Man hat es nicht rechtens gemacht und das wird eine Ohrfeige am letzten Tag. Abu Dhar, in Sahih Muslim, Abu Dhar kam zum Propheten, er sagte ihm, O Prophet, wirst du mich nicht bestellen, dass ich ein Provinzleiter für dich arbeite? Der Prophet sagte, du bist schwach. Da könnte man auch verstehen, du bist schwach, ja, das bedeutet, du bist herzlich. Du bist herzlich. Und diese Sache ist treu, das ist ein Treuhand. Oder das ist ein etwas, was Aufbewahrtes ist. Und am letzten Tag wird das Strafe und Reue sein. Außer derjenige, der das rechtens nimmt und der fähig ist und verantwortlich ist in dieser Sache. Das bedeutet, der hat die Verantwortung vollständig gebracht. So, barakallahu fikum. Normalerweise, ein Muslim sollte nach der Führung nicht greifen. Und er sollte nicht unbedingt Führungsposition haben möchte. Also es gibt manche Leute, die wollen unbedingt die Führung übernehmen. Die wollen unbedingt verantwortlich werden. Das heißt, die Verantwortung für die anderen übernehmen. Obwohl sie unfähig sind. Deshalb sagte der Prophet, er werdet das gerne tun, dass ihr die Führung nehmt. Und als Beispiel habe ich gegeben auf Arabisch, guckt mal heute die Moscheen in Deutschland, die meisten Moscheen in Deutschland, von diesen Lujna, von diesen Leitungen der Moscheen, die meisten von ihnen, ich werde nicht lügen, wenn ich sage, 98%, die sind unfähig. Aber du siehst sie, wie sie kämpfen, wer die Führung in der Moschee nimmt und wer sozusagen der Emir in der Moschee bilden möchte und wer der Leiter in der Moschee ist, subhanallah. Obwohl die Unfähigsten, die haben kein Wissen und die sind sozusagen, die sind nicht für solche Positionen. Normalerweise die Moscheen sollten von Leuten geführt werden, die Wissen haben in der Religion, weil das geht um Religion, das geht nicht um Spaß und Spielen. Aber heutzutage sagt man ja, Führungsebene und religiöse Ebene. Allahu Akbar. Ja, wir haben ist das ein Billiardo-Verein oder ist das ist das Tee-Verein? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, barakallahu fikum, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Abdurrahman, der sagte ihm, frage nicht nach der Führung. Das heißt, verlange das nicht, dass du ein Führer oder Führungsposition hast. Wenn du danach fragst und du bemühst dich, die Führung zu übernehmen, dann wird dir nicht geholfen. Aber wenn man dir das anbietet und du nimmst das an, ohne dass du das willst, und du bist fähig natürlich, dann wird Allah dir in diesem Zusammenhang helfen. Und ein Mann kam zum Propheten, er sagte, O Prophet, lass mich die Führungsposition für meinen Stamm übernehmen. Der Prophet sagte ihm, wir geben diese Sache denjenigen, der das unbedingt haben will, nicht. Wir geben ihm das nicht. Wir geben ihm das nicht. Derjenige, der unbedingt das haben möchte und der versucht das unbedingt, wird nicht bekommen. Warum? Weil derjenige, der so gerne das haben möchte, es kann sein, dass diese Person, wal'iyadu billah, schwach ist im Glauben oder unwissend ist. Und diese Person dann, wenn er die Führung übernimmt, dann macht er etwas Schlechtes, weil er nach seinem Gelüst handelt. Und Wallah, ich sage Wallah, das sehen wir genau, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Obwohl wir reden über Moscheen, manchmal findest du eine Moschee, die sind 20 Leute. 20, 30 Leute und da sind sie 5 Gruppen. Jeder von ihnen, ich muss verantwortlich für die Moschee sein. Ich muss die Lujna führen. Und es ist einige Leute, wal'iyadu billah, das Gebet kann er nicht. Zwei Wörter richtig kann er nicht. Der kann gar nicht machen. Ja, aber der, es gibt in manchen Gebieten, wer mehr zahlt. Also spendest du im Monat mehr, dann kannst du die Führung übernehmen in der Moschee. Und schaut mal die katastrophale Lage der Muslime in diesem Land, weil wir das haben. Weil wenn du jemanden bringst, der will nur Tee trinken und der will nur kochen und essen, der will kein Dauer, keine Unterrichte, der will, dass man die Leute nicht einlädt, damit sie den Islam kennenlernen, dann siehst du, wenn was passiert, dann sofort, nein, lass uns, wir wollen nur beten, weder Unterricht noch Dauer, als ob Moschee nur Kantine Moschee wird. Das ist nur ein Beispiel. Das andere Beispiel ist, guckt mal in Richtung der muslimischen Länder, dann wisst ihr genau. Ich meine, so eine Person wie Al-Qaddafi, das Führer für die Muslime, ist Allah, das ist Schande alle Zeiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aber das ist die Sache. Deshalb, es gibt manche Leute, die unbedingt das haben wollen, weil sie bestimmte Interessen haben. Aber wenn man fähig ist, wenn man Wissen hat, und sagt man, aha, nee, ich bin fähiger. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, passt auf jetzt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du ein Führer bist oder wenn du verantwortliche Person bist und du weißt, dass eine Person fähiger ist und besser ist für eine Position und du gibst das einem anderen, dann bist du, dann hast du die Religion verraten. Du hast Allah verraten und den Propheten und den Muslimin verraten. Zum Beispiel, es gibt jemanden, du bist ein Amir, du bist ein Führer. Du bist ein sozusagen Provinzleiter. Und da willst du einen Richter bestellen. Und du weißt, dass dieser Mann besser ist als der andere. Aber weil der andere dein Verwandter ist, dann gibst du ihn. Oder weil er sozusagen, du findest ihn sympathischer für dich. Obwohl der andere besser ist. Und du gibst ihm, dann hast du Verrat gemacht. Du hast deine Religion verraten. Weil bei uns im Islam die richtige Person muss an die richtige Position sein. Damals zur Zeit, aber die Gelehrten, die haben das nicht akzeptiert. Zur Zeit von Ma'mun, von Al-Khalifa Al-Ma'mun, der wollte, dass Al-Shafi'i der Richter war für ihn. Al-Shafi'i hat das abgelehnt. Al-Mansur wollte, dass Abu Hanifa für ihn Richter war. Abu Hanifa hat abgelehnt. Warum haben sie abgelehnt? Weil die gesagt haben, diese Leute waren ungerecht. Passt auf, die haben nach dem Islam gehandelt, die haben den Islam praktiziert, die haben gebetet, ihre Minister waren alle Muslime, die Gelehrten waren überall. Das war für sie, diese Leute waren ungerecht. Was sollen wir heute sagen? Deshalb als der Mansur Abu Hanifa gesagt hat, du wirst Richter, Abu Hanifa hat gesagt, nein. Wenn sie sagt, nein, ich befehle dir und du sagst nein, dann hat er ihn ins Gefängnis gebracht und er hat ihn gefoltert. Al-Imam Malik Al-Mahdi, der kam nach Al-Mansur, der hat ihm gesagt, du machst richtig. Al-Imam Malik wollte nicht. Dann hat er ihm gesagt, okay, dein Buch Al-Muwatta, werde ich als sozusagen maßgebendes Buch für Al-Faqr in allen Gebieten des Islams. Al-Imam Malik sagte, nein, O Khalif, mach das nicht. Ich bin ein Mensch und ich könnte Fehler begangen haben. Deshalb, nein, mach das nicht. Und so waren die Gelehrten, dass sie nicht, als man ihnen sagt, nimm diese Position, dann nimmt er. Aber aufpassen, wenn man weiß, dass man fähig ist, und da weiß man, wenn eine andere Person das übernimmt, dann darf er das nicht machen, weil er Sünde begeht, das ist ein Verrater, laut des Hadith, was in Sahih Muslim ist. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Inshallah, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg festigen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.